Johann Peter Hebel, Kalendergeschichten. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aus dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunds. Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen so gut als in Amsterdam, Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen. Aber auf dem seltsamsten Umwege kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er in diese große und reiche Handelsstadt voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Duttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte. Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die sechs Kamine auf dem Dach, die schönen Gesimse und die hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. »Guter Freund«, redete er ihn an, »könnt ihr mir nicht sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört, mit den Fenstern voll Tulipanen, Sternenblumen und Lefkoien?« Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück gerade so viel von der deutschen Sprache verstand als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig, »kann nicht verstehen« und schnurrte vorüber. Dies war ein holländisches Wort, oder drei, wenn man's recht betrachtet, und heißt auf Deutsch so viel als »ich kann euch nicht verstehen«. Aber der gute Fremdling glaubte, es sei der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. »Das muss ein grundreicher Mann sein, der Herr kann nicht verstehen«, dachte er, und ging weiter. Gass aus, gass ein, kam er endlich an den Meerbusen, der da heißt Het Ei oder auf Deutsch das Ypsilon. Da stand nun Schiff an Schiff und Mastbaum an Mastbaum, und er wußte anfänglich nicht, wie er es mit seinen zwei einzigen Augen durchfechten werde, all diese Merkwürdigkeiten genug zu sehen und zu betrachten, bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien angelangt war und jetzt eben ausgeladen wurde. Schon standen ganze Reihen von Kisten und Ballen auf und nebeneinander am Lande, noch immer wurden mehrere herausgewälzt und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer und Salveni Mausdreck darunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben eine Kiste auf der Achsel heraustrug, wie der glückliche Mann heiße, dem das Meer alle diese Waren an Land bringe. »Kann nicht verstehen«, war die Antwort. Da dachte er, aha, schaut's da heraus, kein Wunder. Wem das Meer solche Reichtümer an das Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Welt stellen und solcherlei Tulipanen vor die Fenster in vergoldeten Scherben. Jetzt ging er wieder zurück und stellte eine recht traurige Betrachtung bei sich selber an, was er für ein armer Mensch sei unter so viel reichen Leuten in der Welt. Aber als er eben dachte, wenn ich's doch nur auch einmal so gut bekäme, wie dieser Herr kann nicht verstehen es hat, kam er um eine Ecke und erblickte einen großen Leichenzug. Vier schwarz vermummte Pferde zogen einen ebenfalls schwarz überzogenen Leichenwagen langsam und traurig, als ob sie wüssten, dass sie einen Toten in seine Ruhe führten. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen folgte nach, Paar um Paar, verhüllt in schwarze Mäntel und stumm. In der Ferne leuchtete ein einsames Glöcklein. Jetzt ergriff unsern Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinem guten Menschen vorübergeht, wenn er eine Leiche sieht, und blieb mit dem Hut in den Händen andächtig stehen, bis alles vorüber war. Doch machte er sich an den Letzten vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete, was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn der Zentner um 10 Gulden aufschlüge. Er griff ihn sachte am Mantel und bat ihn treuherzig um Exküse. »Das muß wohl auch ein guter Freund von euch gewesen sein«, sagte er, »dem das Glöcklein läutet, dass ihr so betrübt und nachdenklich mitgeht.« »Kann nicht verstehen«, war die Antwort. Da fielen unserem guten Duttlinger ein paar große Tränen aus den Augen, und es ward ihm auf einmal schwer und wieder leicht ums Herz. »Armer, kann nicht verstehen«, rief er aus, »was hast du nun von allen deinem Reichtum, was ich einst von meiner Armut auch bekomme, ein Totenkleid und ein Leintuch, und von all deinen schönen Blumen vielleicht ein Rosmarin auf die kalte Brust oder eine Raute?« Mit diesen Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazugehörte, bis ans Grab, sah den vermeinten Herrn Kanitverstan hinabsenken in seine Ruhestätte und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher Deutschen, auf die er nicht Acht gab. Endlich ging er leichten Herzens mit den anderen wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man Deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm wieder einmal schwer fallen wollte, dass so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Kanitverstan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab. Der Barbierjunge von Segringen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Man muss Gott nicht versuchen, aber auch den Menschen nicht. Denn im vorigen Spätjahr kam in dem Wirtshaus zu Segringen ein Fremder von der Armee an, der einen starken Bart hatte und fast wunderlich aussah, also dass ihm nicht recht zu trauen war. Der sagt zum Wirt, ehe er etwas zu essen oder zu trinken fordert: »Habt ihr keinen Barbier im Ort, der mich rasieren kann?« Der Wirt sagt ja und holt den Barbier. Zudem sagt der Fremde: »Ihr sollt mir den Bart abnehmen, aber ich habe eine kitzliche Haut. Wenn ihr mich nicht ins Gesicht schneidet, so bezahle ich euch 4 Kronentaler. Wenn er mich aber schneidet, so steche ich euch tot, ihr wäret nicht der Erste.« Wie der erschrockene Mann das hörte, denn der fremde Herr machte ein Gesicht, als wenn es nicht fixiert wäre, und das spitzige kalte Eisen lag auf dem Tisch, so springt er fort und schickt den Gesellen. Zudem sagt der Herr das Nämliche. Wie der Geselle das Nämliche hört, springt er ebenfalls fort und schickt den Lehrjungen. Der Lehrjunge lässt sich blenden von dem Geld und denkt: »Ich wag's, gerate des, und ich schneide ihn nicht, so kann ich mir für 4 Kronentaler einen neuen Rock auf die Kirchweih kaufen und einen Schnepper, ein Aderlassmesser. Geratet's nicht, so weiß ich, was ich tue, und rasiert den Herrn.« Der Herr hält ruhig still, weiß nicht, in welcher entsetzlichen Todesgefahr er ist, und der verwegene Lehrjunge spaziert ihm auch ganz kaltblütig mit dem Messer im Gesicht und um die Nase herum, als wenn's nur um einen 6er oder im Falle eines Schnittes um ein Stücklein Zunder oder Fließpapier darauf zu tun wäre und nicht um 4 Kronentaler und um ein Leben, und bringt ihm glücklich den Bart aus dem Gesicht ohne Schnitt und ohne Blut, und dachte doch, als er fertig war: Gottlob! Als aber der Herr aufgestanden war und sich im Spiegel beschaut und abgetrocknet hatte und gibt dem Jungen die 4 Kronentaler, sagt er zu ihm: »Aber, junger Mensch, wer hat dir den Mut gegeben, mich zu rasieren, wo doch dein Herr und der Gesell sind fortgesprungen? Denn wenn du mich geschnitten hättest, so hätte ich dich erstochen.« Der Lehrjunge aber bedankte sich lächelnd für das schöne Stück Geld und sagte: »Gnädiger Herr, ihr hättet mich nicht erstochen, sondern wenn ich ihr gezuckt hättet und ich hätte euch ins Gesicht geschnitten, so wäre ich euch zuvorgekommen, hätte euch augenblicklich die Gurgel abgehauen und wäre auf und davon gesprungen.« Als der fremde Herr das hörte und an die Gefahr dachte, in der er gesessen war, ward er erst blass vor Schrecken und Todesangst, schenkte dem Burschen noch 1 Kronentaler extra und hat seitdem zu keinem Barbier mehr gesagt: »Ich steche dich tot, wenn du mich schneidest.« Der Heiner und der Brassenheimer Müller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Eines Tages saß der Heiner ganz betrübt in einem Wirtshaus und dachte daran, wie ihn zuerst der rote Dieter und danach ein eigener Bruder verlassen haben und wie er jetzt allein ist. »Nein«, dachte er, »es ist bald keinem Menschen mehr zu trauen, und wenn man meint, es sei einer noch so ehrlich, so ist er ein Spitzbub.« Unterdessen kommen mehrere Gäste in das Wirtshaus und trinken Neuen. »Und wisst ihr auch«, sagte einer, »dass der Zundelheiner im Land ist und wird morgen im ganzen Amt ein Treibjagen auf ihn angestellt, und der Amtmann und die Schreiber stehen auf dem Anstand.« Als das der Heiner hörte, wurde es ihm grün und gelb vor den Augen, denn er dachte, es kenne ihn einer und jetzt sei er verraten. Ein anderer aber sagte: »Es ist wieder einmal blinder Lärm. Sitzt nicht der Heiner und sein Bruder zu Wollenstein im Zuchthaus?« Darüber kommt auf einem wohlgenährten Schimmel der Brassenheimer Müller mit roten Pausbacken und kleinen, freundlichen Augen dahergeritten, und als er in die Stube kam und tut den Kameraden, die bei dem Neuen sitzen, Bescheid und hört, dass sie von dem Zundelheimer sprechen, sagt er: »Ich habe schon so viel von dem Zundelheiner erzählen gehört, ich möchte ihn doch auch einmal sehen.« Da sagte ein anderer: »Nehmt euch in Acht, dass ihr ihn nicht zu früh zu sehen bekommt. Es geht die Rede, er sei wieder im Land.« Aber der Müller mit seinem Pausbacken sagte: »Boah, ich komme noch bei guter Tageszeit durch den Friedstädter Wald, da bin ich auf der Landstraße. Und wenn's fehlen will, gebe ich dem Schimmel die Sporen.« Als das der Heiner hörte, fragte er die Wirtin: »Was bin ich schuldig?« und geht fort in den Friedstädter Wald. Unterwegs begegnet ihm auf der Bettelfuhr ein lahmer Mensch. »Gebt mir für ein Käsperlein eure Krücke«, sagte er zu dem lahmen Soldaten. »Ich habe das linke Bein übertreten, dass ich laut schreien möchte, wenn ich darauf treten muss. Im nächsten Dorf, wo ihr abgeladet werden, macht euch der Wagner eine neue.« Also gab ihm der Bettler die Krücke. Bald darauf gehen 2 betrunkene Soldaten an ihm vorbei und singen das Reuterlied. Wie er in den Friedstädter Wald kommt, hängt er die Krücke an einen hohen Ast, setzt sich ungefähr 6 Schritte davon weg an die Straße und zieht das linke Bein zusammen, als wenn er lahm wäre. Darüber kommt auf stattlichem Schimmel der Müller daher trottiert und macht ein Gesicht, als wenn er sagen wollte: »Bin ich nicht der reiche Müller? Bin ich nicht der schöne Müller? Und bin ich nicht der witzige Müller?« Als aber der witzige Müller zu dem Heiner kam, sagt der Heiner mit kläglicher Stimme: wollet ihr nicht ein Werk der Barmherzigkeit tun an einem armen, lahmen Mann? Zwei betrunkene Soldaten, sie werden euch wohl begegnet sein, haben mir all mein Almosengeld abgenommen und mir aus Bosheit, dass es so wenig war, die Krücke auf jenen Baum geschleudert und ist an den Ästen hängen geblieben, dass ich nun immer weiterkam. Wollet ihr nicht so gut sein und sie mit eurer Peitsche herabzwicken?« Der Müller sagte, »Ja, die sind mir begegnet an der Waldspitze. Sie haben gesungen, so herzig wie mein Liesel ist halt nichts auf der Welt.« Weil aber der Müller auf einem schmalen Steg über einen Graben zu dem Baum musste, so stieg er von dem Rosse ab, um die Krücke herabzuzwicken. Als er aber an dem Baum war und schaut hinauf, schwingt sich der Heiner schnell wie ein Adler auf den stattlichen Schimmel, gibt ihm mit dem Absatz die Sporen und reitet davon. »Lasst euch das Gehen nicht verdrießen«, rief er der Müller zurück, »und wenn ihr heimkommt, so richtet eurer Frau einen Gruß aus von dem Zundelhainer.« Als er aber eine Viertelstunde nach Betzeit nach Brassenheim und an die Mühle kam und alle Räder klapperten, dass ihn niemand hörte, stieg er vor der Mühle ab, band dem Müller den Schimmel wieder an der Haustür an und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Herr Scharl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Kaufmann in Petersburg, von Geburt ein Franzose, wiegte eben sein wunderschönes Büblein auf dem Knie und machte ein Gesicht dazu, dass er ein wohlhabender und glücklicher Mann sei und sein Glück für einen Segen Gottes halte. Indem trat ein fremder Mann, ein Pole, mit vier kranken, halb erfrorenen Kindern in die Stube. »Da bringe ich euch die Kinder.« Der Kaufmann sah den Polen kurios an. »Was soll ich mit diesen Kindern tun? Wem gehören sie? Wer schickt euch zu mir?« »Niemand gehören sie«, sagte der Pole, »einer toten Frau im Schnee, 70 Stunden herwärts von Wilna. Tun könnt ihr mit ihnen, was ihr wollt.« Der Kaufmann sagte, »Ihr werdet nicht am rechten Ort sein, und der Hausfreund glaubt's auch nicht.« Allein der Pole erwiderte, ohne sich irre machen zu lassen, »Wenn ihr der Herr Scharl seid, so bin ich am rechten Ort, und der Hausfreund glaubt's auch.« Er war der Herr Scharl, nämlich, es hatte eine Französin, eine Witwe, schon lange im Wohlstand und ohne Tadel in Moskau gelebt. Als aber vor 5 Jahren die Franzosen in Moskau waren, benahm sie sich landsmannschaftlicher gegen sie, als den Einwohnern wohlgefiel, denn das Blut verleugnet sich nicht. Und nachdem sie in dem großen Brand ebenfalls ihr Häuslein und ihren Wohlstand verloren und nur ihre 5 Kinder gerettet hatte, musste sie, weil sie verdächtig sei, nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus dem Land reisen. Sonst hätte sie sich nach Petersburg gewendet, wo sie einen reichen Vetter zu finden hoffte. Der geneigte Leser will bereits etwas merken. Als sie aber in einer schrecklichen Kälte und Flucht und unter unsäglichen Leiden schon bis nach Wilna gekommen war, krank und aller Bedürfnisse und Bequemlichkeiten für eine so lange Reise entblößt, traf sie in Wilna einen edlen russischen Fürsten an und klagte ihm ihre Not. Der edle Fürst schenkte ihr 300 Rubel, und als er erfuhr, dass sie in Petersburg einen Vetter habe, stellte er ihr frei, ob sie ihre Reise nach Frankreich fortsetzen oder ob sie mit einem Pass nach Petersburg umkehren wolle. Da schaute sie verzweifelt ihr ältes Büblein an, weil es das Verständigste und das Kränkste war. »Wo willst du hin, mein Sohn?« »Wo du hingehst, Mutter«, sagte der Knabe und hatte recht, denn er ging noch vor der Abreise ins Grab. Also versah sie sich mit dem Notwendigen und akkordierte mit einem Polen, dass er sie für 500 Rubel nach Petersburg brächte zum Vetter, denn sie dachte, er wird das Fehlende schon drauflegen. Aber alle Tage kränker auf der langen, beschwerlichen Reise, starb sie am 6. oder 7. »Wo du hingehst«, hatte der Knabe gesagt. Und der arme Pole erbte von ihr die Kinder und konnten miteinander so viel reden, als ein Pole verstehen mag, wenn ein französisches Kind Russisch spricht oder ein Französlein, wenn man mit ihm will, reden auf Polnisch. Nicht jeder geneigte Leser hätte an seiner Stelle sein mögen. Er war es selber nicht gern. »Was anfangen jetzt?«, sagte er zu sich selbst. »Umkehren? Wo die Kinder lassen? Weiterfahren? Wem bringen?« »Tue, was du sollst«, sagte etwas in seinem Inwendigen zu ihm. »Willst du die armen Kinder um das letzte und einzige bringen, was sie von ihrer Mutter zu erben haben, um dein Wort, das du ihr gegeben hast?« Also kniete er mit den unglücklichen Waisen um den Leichnam herum und betete mit ihnen ein polnisches Vaterunser. »Und führe uns nicht in Versuchung.« Hernach ließ jedes ein Händlein voll Schnee zum Abschied und eine Träne auf die kalte Brust der Mutter fallen, nämlich, dass sie ihr gern die letzte Pflicht der Beerdigung antun wollten, wenn sie könnten, und dass sie jetzt verlassene, unglückliche Kinder seien. Hernach fuhr er getrost mit ihnen weiter auf der Straße nach Petersburg, denn es wollte ihm nicht eingehen, dass der ihm die Kindlein anvertraut hatte, könnte ihn stecken lassen. Und als die große Stadt vor seinen Augen sich ausdehnte, wie ein Hauderer tut, der auch erst vor dem Tor fragt, wo er stillhalten soll, erkundigte er sich endlich bei den Kindern, so gut er sich verständlich machen konnte, wo denn der Vetter wohne, und erfuhr von ihnen, so gut er sie verstehen konnte, »Wir wissen's nicht. Wie er denn heiße? Wir wissen's auch nicht. Wie denn ihr eigener Geschlechtsname sei? Charles.« Der geneigte Leser will schon wieder etwas merken, und wenn's der Hausfreund für sich zu tun hätte, so wäre der Herr Charles der Vetter. Die Kinder wären versorgt und die Erzählung hätte ein Ende. Allein die Wahrheit ist oft sinniger als die Erdichtung. Nein, der Herr Charles ist der Vetter nicht, sondern des Namens ein anderer. Und bis auf diese Stunde weiß noch niemand, wie der wahre Vetter eigentlich heißt, nicht ob und wo in Petersburg er wohnt. Also fuhr der arme Mann in großer Verlegenheit 2 Tage lang in der Stadt herum und hatte Französlein feil. Aber niemand wollte ihn fragen, wie teuer das Perlein. Und der Herr Charles begehte sie nicht einmal geschenkt und war noch nicht willens, eins zu behalten. Als aber ein Wort das andere gab und ihm der Pole schlicht und menschlich ihr Schicksal und seine Not erzählte, eins, dachte er, will ich ihm abnehmen. Und es fühlte sich immer wärmer in seinem Busen. »Ich will ihm 2 abnehmen«, dachte er, und als sich endlich die Kinder um ihn anschmiegten, meinen, der sei der Herr Vetter, und anfingen auf Französisch zu weinen, denn der geneigte Leser wird schon bemerkt haben, dass französische Kinder anders weinen, als der Herr Charles die Landesart erkannte, da rührte Gott sein Herz an, das ihm ward wie einem Vater, wenn er die eigenen Kinder weinen und klagen sieht. Und in Gottes Namen, sagte er, wenn's so ist, so will ich mich nicht entziehen, und nahm die Kinder an. Setzt euch ein wenig nieder, sagte er zu dem Polen, ich will euch ein Süpplein kochen lassen. Der Pole, mit gutem Appetit und leichtem Herzen, aß die Suppe und legte den Löffel weg. Er legte den Löffel weg und blieb sitzen. Er stand auf und blieb stehen. »Seid so gut«, sagte er endlich, »und fertigt mich jetzt ab. Der Weg nach Wilna ist weit. Auf 500 Rubel hat die Frau mit mir akkordiert.« Da fuhr es doch dem milden Menschen, dem Herr Schaal, über das Gesicht wie der Schatten einer fliegenden Frühlingswolke über die sonnenreiche Flur. »Guter Freund«, sagte er, »er kommt mir ein wenig kurios vor. Ist nicht genug, dass ich euch die Kinder abgenommen habe, soll ich euch nun auch noch den Fuhrlohn bezahlen?« Denn das kann dem redlichsten und besten Gemüt begegnen, wenn's ein Kaufmann ist, jedem anderen aber auch, dass es wider Wissen und Willen zuerst ein wenig handeln und markten muß, sei es auch nur mit sich selbst. Der Pole erwiderte, »Guter Herr, ich will euch nicht ins Gesicht sagen, wie ihr mir vorkommt. Ist's nicht genug, dass ich euch die Kinder bringe? Soll ich sie auch noch umsonst geführt haben? Die Zeiten sind bös und der Verdienst ist gering.« »Eben deswegen«, sagte Herr Schaal, »darüber lass mich klagen. Oder meint ihr, ich sei so reich, dass ich fremde Kinder aufkaufe oder so gottlos, dass ich mit ihnen handelte? Wollt ihr sie wieder?« Als aber noch einmal ein Wort das andere gab und der Pole jetzt erst mit Staunen erfuhr, dass der Herr Schaal gar nicht der Vetter sei, sondern nur aus Mitleiden die armen Waisen angenommen habe, »wenn's so ist«, sagte er, »ich bin kein reicher Mann, und eure Landsleute, die Franzosen, haben mich auch nicht dazu gemacht. Aber wenn's so ist, so kann ich euch auch nichts zumuten. Tut den armen Würmlein Gutes dafür«, sagte der edle Mensch, und es trat ihm eine Träne ins Auge, die wie aus einem überwältigten Herzen kam. Wenigstens überwältigte sie dem Herrn Schaal das Seinige. »Monsieur Schaal«, dachte er, »und ein armer polnischer Fuhrmann.« Und als der Pole schon anfing, eins der Kinder nach dem anderen zum Abschied zu küssen und sie auf Polnisch zur Folgsamkeit und Frömmigkeit ermahnte, »Guter Freund«, sagte der Herr Schaal, »bleib noch ein wenig da. Ich bin doch so arm nicht, dass ich euch nicht euren wohlverdienten Fuhrlohn bezahlen könnte, so ich doch die Fracht euch abgenommen habe«, und gab ihm die 500 Rubel. »Also sind jetzt die Kindlein versorgt, der Fuhrlohn ist bezahlt. Und wenn so ein oder der andere der geneigten Leser vor den Toren der großen Stadt hätte zweifeln mögen, ob der Herr Vetter auch zu finden sei und ob er's tun werde, so hat doch die heilige Vorsehung ihn nicht einmal dazu vonnöten gehabt.« Lange Kriegsfuhr. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dies ist die Geschichte, die dem Hausfreund vor einem Jahr ein unsichtbarer Freund geschenkt hat. Und der Freund sagt, er kenne die Abkömmlinge des Wirts und die Sache sei ganz gewiss. Im Dreißigjährigen Krieg, der Schwed zog durch ein namhaftes Dorf im Wiesenkreis und in dem Dorf durchs Wirtshaus, und im Durchziehen durch den Hof blieb der Knecht des Wirts mit einem Wagen und vier Pferden an der Kolonne hängen. Denn er mußte Tornister führen und Offizierskisten und Weibsleute. Der Meister sagte: »Komm bald wieder heim, Joppi.« Der Joppi dachte: »An mir soll's nicht fehlen.« Die Meisterin weinte und lamentierte, aber ein schwedischer Korporal sagte: »Man wird Ross nicht fressen, der Tar frisst Ross.« Indessen ging die erste Tagesstation nur bis nach Freiburg, die zweite nur bis nach Kippenheim, die dritte nur bis nach Ortenberg, die vierte nur bis nach Hornberg, die fünfte nur bis nach Villingen im Schwarzwald. Dem armen Joppi, so hoch droben bei den Wolken, war schon das Leben feil, und die Pferde hätten auch gern ins Gras gebissen, aber noch lieber in den Haber. Und unter allen Vieren beklagte der Joppi am meisten sein Lieblingsross, den Jockli, dass er schon in seinen besten Jahren ein Kriegsheld werden musste. Aber das half alles nichts. Wo man hinkam, waren keine Fuhren zu haben, so musste der Joppi und der Jockli mit, ungefragt und ungebeten, bis weit hinein ins Schwabenland, und hinter sich und für sich, und aus so viel Tagen wurden so viel Monate und mehr, bis er einmal zwischen einem Montag und Dienstag Gelegenheit fand, eine Spazierfahrt für sich zu machen ins Freie. Die österreichischen Vorposten riefen ihn an: »Wer da?« »Gut Freund.« »Wer ist gut Freund?« »Der Joppi von da und da.« »Pass einmal, Lergi«, sagte der Korporal, »bist du Joppi von da und da?« Der Korporal hatte auch schon einen Schluck Branntwein oder 24 bei seinem Meister getrunken und kannte den Joppi, und der Vorpostenhauptmann war auch schon auf dem Jockli nach Waldshut geritten und kannte den Jockli. Also sagte der Hauptmann: »Willst du einen Pass nach Haus oder willst du bei uns bleiben und Geld genug verdienen?« Da dachte der Joppi: »Aufgegeben hat mich der Meister schon lang und einen anderen Zug gekauft. Attrapiert mich unterwegs der Schwed, so geht's zu bösen Häusern oder gar zu bösen Bäumen.« Und der Mund stand ihm voll Wasser, wenn er sah, wie die österreichischen Dukaten flogen und auf den Boden fielen, und niemand buckte sich danach, denn der österreichische Krieg hat Geld. Also blieb der Joppi bei der Armee, hauderte hin und her bis nach Pressburg hinein im Ungarland und wieder zurück, handelte auch ein wenig und gewann Hüte voll Geld. Der Wagen zerbrach, er kaufte sich einen neuen. Ein Pferd nach dem anderen fiel, die Beute hatte andere. Nur der Jockli hielt aus, bergauf und ab, durch dick und dünn. Gleichwohl dachte der alte Knabe oft an den Meister und an die Meisterin daheim und wie er auch wieder einmal zurückwolle, wenn's sauber sei im Reich. Und der Meister und die Meisterin daheim dachten auch manchmal an den Joppi selig und wie es ihm möge ergangen sein bei den Schweden. Eines Tages, als schon alle Kanonen vom Rhein bis an die Donau und bis an die Ostsee versaust hatten, die Meisterin schnitt die Suppe ein zum Mittagessen und der Wirt richtete den Zeiger an der Wanduhr, denn es schlug auf der Kirche, da seufzte die Frau und sagte nichts. Der Meister fragte: »Was fehlt dir?« »He, nichts«, sagte sie. »Ich habe an den Joppi gedacht, Gott hab ihn selig, und an den schönen Zug. Heute jährt sich's wieder.« »Es wird sich noch vielmal jähren«, sagte der Mann. »Gottlob, dass wieder Ruhe im Land ist.« Indem tritt der Hausknecht herein und sagt: »Meister, da draußen haltet ein obsonater Gesellen, Ungar mit schneeweißem Bart und vier Rossen, der aussieht wie ein Marketender und hat auch so ein Branntweinfässlein auf dem Wagen. Kommt mir der Sapperman Franksche Mang in den Stall und sagt: An diesem Platz bin ich der Meister. Darauf jagt er eure Pferde in den Hof hinaus und bindet die seinigen an. Ist's noch Krieg oder ist's Frieden?« Indem der Meister hinaus will, kommt der Ungar hinein und sagt: »Gemach, Der Wirt fragt, woher des Landes? Solche Gäste haben wir auch schon gehabt. Eine halbe will ich, sagte der Ungar, von eurem Besten und zwei Gläser. Das ist nicht von eurem Besten, sagt er nachher. Von dem Kränzacher will ich im hintern Keller oder von dem Laufener unter der Brotbahre, wo die Katze drauf sitzt. Der Wirt sagt, woher wisst ihr, was ich für Wein im Keller habe? Der Ungar sagt, von eurem alten Knecht, dem Joppi, und wollte sich noch lange verstellen. Als er aber seinen Namen hörte, wiewohl er ihn selber aussprach, konnte er nimmer an sich halten, sondern ergriff die Hand des Meisters, und die Tränen rannen ihm aus den Augen in den weißen Bart wie der köstliche Balsam, der herabfließt in den Bart Aarons, der herabfläust in sein Kleid und Lust und Freude erregt. »Ich bin ja der alte Joppi«, sagte der vermeintliche Ungar, »wo einmal bei euch?« Aber der Wirt und die Wirtin unterbrachen ihn mit lautem Freudengeschrei. »Und den Jockli habe ich auch wieder mitgebracht«, sagte der Joppi, »die anderen sind neu.« Jetzt ging's an ein Bewillkommnen und an ein Fragen. Der Wirt rief die Kinder zusammen, der Joppi sei wieder da, und die Mutter brachte die Kleinen, eins an der Hand, eins auf dem Arme, aber sie fürchteten sich und schrien vor dem fremden Bart, und der Herr Schulmeister kam im Vorbeigehen auch herein. Als aber der Meister ein Glas zum Willkommen mit ihm getrunken hatte und wollte ihm das zweite einschenken, sagte der Joppi, »Das Fässlein, wir müssen zuerst das Fässlein abladen.« Darauf brachte der Wirt, der Joppi und der Hausknecht ein Fässlein, aber nicht mit Branntwein, nein, voll kaiserlicher Taler und Chremnitzer Dukaten ab dem Wagen herein, so schwer sie tragen konnten. »Das ist euer Geld«, sagte der Joppi, »das ich euch ehrlich verdient habe. Ich verlange nichts als für die 6 Jahre meinen Lohn und für den Jockli den Ruhestand.« Der Meister sagte, »Du sollst keinen Lohn von mir bekommen, sondern du sollst das Kind im Hause sein, und zwar das Älteste.« Aber der Joppi sagte, »Ihr habt unterdessen, wie ich sehe, Kinder genug bekommen. Lasst mich, wie ich bin.« Und ging mit einem Mund voll Brot hinaus, um nach den Pferden zu sehen und seine alten Geschäfte zu verrichten, wie vorher, als wenn er nie weggewesen wäre. Also blieb er bis an sein Ende im Dienste seines Meisters und vermachte ihm, weil er keinen Erben hatte, noch sein Vermögen von 520 Pfund Basler Währung, tut 416 Gulden rheinisch. Der Meister aber rührte das Geld nicht an, sondern stiftete es für die Armen. Merke, der Hausfreund kann Letzteres nicht für gewiss sagen, aber er denkt so. War der Joppi ein guter Knecht, so war der Meister ein guter Mensch. Fromme Herrschaft zieht frommes Gesinde. Grobheit, Fluchen und Geiz ist der falsche Weg zu gutem Gesind, hintenherum. Ist also der Wirt ein räsonabler Mann gewesen, hat er auch das Geld den Armen geschenkt. 2 Tage nach dem Joppi starb auch der Jockli. Ende der Geschichte. Unverhofftes Wiedersehen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In Falun in Schweden, Küste vor guten 50 Jahren und mehr, ein junger Bergmann seine junge hübsche Braut und sagte zu ihr, auf St. Lucie wird unsere Liebe von des Priesters Hand gesegnet, dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein. Und Friede und Liebe soll darin wohnen, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, denn du bist mein Einziges und alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein als an einem anderen Ort. Als sie aber vor St. Lucie der Pfarrer zum zweiten Mal in der Kirche ausgerufen hatte, so nun jemand Hindernisse wüsste anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen, da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den anderen Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging, der Bergmann hat sein Totenkleid immer an, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück, und sie säumte vergeblich, selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört, und der siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz I. starb, und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Steil in der Veteraner Höhle in Ungarn ein, und der Kaiser Franz Josef starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte russisch Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg fing an, und Kaiser Leopold II. Ging auch ins Grab. Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen, und die Ackerleute säten und schnitten. Der Müller malte, und die Schmiede hämmerten, und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergleute in Falun im Jahre 1809, etwas vor oder nach Johannis, zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben wollten, gute 300 Ellen tief unter dem Boden, gruben sie aus dem Schutt- und Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war, also dass man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zu Tage ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Freunde und Bekannte waren schon lange tot, kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte. Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam. Und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen, heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte, »Es ist mein Verlobter«, sagte sie endlich, »um den ich 50 Jahre lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende. 8 Tage vor der Hochzeit ist er unter die Erde gegangen und nimmer heraufgekommen.« Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen, die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten, kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust nach 50 Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte. Aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen. Und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stüblein tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den andern Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die Bergleute holten, schloss sie ein Kästlein auf, legte sie ihm das schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn alsdann in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeitstag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab setzte, sagte sie: »Schlafe nun wohl und lass dir die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur noch ein wenig zu tun und komme bald, und bald wird's wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Mal auch nicht behalten«, sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute.